Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem, im Lande Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas. Denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sternleute heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt angeben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht hin und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm die Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm: Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Puß, ich bin der Leiter von Nordstern und war es so? Am besten fand ich das Christkind, was mit den Ohren gewackelt hat oder den Stern, der in der Krippe lag oder solche Ideen. Und man kann sich das ja schon mal fragen. War das so? Waren diese Geschichten wirklich so, wie das da steht? Spannende Frage. Auf jeden Fall sind es bekannte Geschichten, mehr oder weniger bekannte Geschichten aus der Bibel, die irgendwie mit diesen ganzen Figuren wie Jesus, dem Kind in der Krippe, Maria, Josef und eben mit dem, was wir gerade als letztes gehört haben, wird über diese Geschichte drüber geschrieben, die Geschichte von den heiligen drei Königen. Und es sind Geschichten voller Sehnsucht, voller Fragen nach Glück, nach Liebe, nach Anerkennung, nach Sicherheit und all diese Dinge. Und ich glaube, dass deshalb die Weihnachtsgeschichte auch ganz viel mit uns zu tun haben kann. Und sie eigentlich nicht nur eine uralte Geschichte ist von vor 2000 Jahren, die man vielleicht heute noch Kindern erzählt in der Weihnachtszeit, sondern eine Geschichte, die, glaube ich, zu Recht einmal im Jahr im Mittelpunkt steht und einmal im Jahr eine Geschichte ist, die Tausende, Millionen von Menschen wieder neu bewegt, weil es, glaube ich, eine ganz relevante und aktuelle Geschichte ist, weil Menschen irgendwie immer Menschen bleiben werden, die Sehnsüchte haben. Der französische Philosoph René Descartes hat gesagt, alle Menschen sehnen sich nach Glück. Es gibt dabei keine Ausnahme. Sie haben zwar unterschiedliche Wege, aber alle haben sie Sehnsüchte. Und ich glaube, das stimmt. Wir alle sehnen uns nach dem Menschen, dem wir vertrauen können, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach Ruhe, nach Glück, nach Frieden, all diese Dinge. Und je nachdem, in welcher Situation wir gerade sind oder aus was zu einem Jahr wir vielleicht gerade kommen oder was gerade so alles schief läuft oder was gerade vielleicht auch gut läuft, sind dann so die unterschiedlichen Sehnsüchte unterschiedlich stark. Und ich glaube, dass die Weihnachtsgeschichte dort mitten hinein so richtig gut passt. Dieser letzte Teil, der gerade vorgelesen wurde, mit der Überschrift Die heiligen drei Könige, ist der Text für die letzten drei Predigten in diesem Jahr gewesen. Und heute ist die letzte davon. Wir haben das überschrieben mit auf der Suche nach dem Stern. Und wir haben den größten Stern, den es zu kaufen gab, irgendwo versucht zu finden. Und diese Geschichte, die dort mit diesen Weisen aus dem Morgenland passiert, die hat mit einem Stern zu tun und mit der Sehnsucht, die mit diesem Stern bei ihnen entstanden ist und einer Sehnsucht, die dann dazu geführt hat, dass sie diesem Stern auch wirklich hinterhergegangen sind. Aber war es so? Ich muss euch zum Anfang ein bisschen täuschen. Ihr wisst wahrscheinlich weniger über diese Geschichte, als ihr denkt. Moment, würdet ihr jetzt sagen. Also, wir kennen das doch, ne, mit der Krippe, die steht doch unten an der Hauptwache ist doch eine schöne Krippe aufgebaut und da sieht man doch die heiligen drei Könige mit ihren Geschenken im Stall vor dem Jesuskind. Aber, erstens, im Text kommt nirgendwo vor, dass sie Könige waren. Guckt mal genau hin. Da ist von einem König die Rede, das war aber Herodes. Und es gibt dann noch einen zweiten König, das ist aber dieses beschriebene Kind, wo sie sagen, er sei ein König und sie sind auf der Suche nach ihm. Von ihnen wird nur gesagt, dass sie so etwas wie Sterndeuter waren. Also sowas wie Sternenforscher, Astronomen oder Astrologen oder vielleicht sogar beides. Wahrscheinlich ziemlich gelehrte Leute, die von weit weg kamen. Aber wahrscheinlich keine Könige. War es so? Zweitens, vielleicht noch verblüffender, nirgendwo wird gesagt, dass es drei waren. Guckt mal genau hin. Nirgendwo wird gesagt, dass dies drei Weise oder so waren. Okay, es steht da, dass sie drei Geschenke machen, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Aber ganz ehrlich gesagt, nur weil ich meiner Frau an Weihnachten drei Geschenke schenke, bin ich nicht dreimal da. Hat sie nicht drei Männer eigentlich? Also es sind gar nicht wahrscheinlich. Vielleicht waren es drei. Vielleicht waren es mehr. Vielleicht waren es nur zwei. Man weiß es nicht so genau. Es steht nicht da. Und drittens, im Krippenspiel kommen diese Weisen aus dem Morgenland immer im Stall an. Aber da waren sie gar nicht. Sie kamen an viel später, als nämlich Jesus längst geboren war. Maria war da schon in einem Haus, steht in dem ersten Vers. Also war es so? Es war vielleicht ein bisschen anders. Ich möchte mit euch ein bisschen tiefer in diese Geschichte heute reingucken und ein bisschen kennenlernen, was dort steht, aber nicht nur all die Fragen vielleicht beantworten, wie es nicht war, sondern vielmehr die Frage stellen, was ist eigentlich dahinter? Was ist diese Geschichte? Was hat die mit meinen Sehnsüchten zu tun und mit Weihnachten heute? Und ich glaube, dass Matthäus, der Schreiber dieses Evangeliums, eine Absicht hatte, warum er genau diese Geschichte ausgesucht hat und sie auch als Weihnachtsgeschichte dann aufgeschrieben hat. Eine Geschichte, die wohl so tatsächlich passiert ist. Und ich glaube, dass Matthäus drei Dinge hier mit dieser Geschichte sagen wollte, die mit unseren Sehnsüchten, mit den Sehnsüchten dieser Menschen, dieser Weisen aus dem Morgenland, ich kann jetzt nicht mehr drei sagen, ne, zu tun hat und mit unseren Sehnsüchten. Nämlich erstens, gesucht, zweitens gefunden und drittens gefreut. Erstens gesucht, zweitens gefunden, drittens gefreut. Punkt 1, gesucht. Also, es gab in ihrem Leben diesen Moment, wo sie, die großen Sternenforscher, irgendwo im Fernen Osten, vielleicht, man nimmt an, irgendwo im Gebiet von Persien, vielleicht sogar noch weiter in Indien, da irgendwo wohnten sie. Und wo sie diesen Stern sahen und wo dieser Stern dann auf einmal etwas bei ihnen auslöste, nämlich eine Sehnsucht danach, ihm nachzugehen. Wahrscheinlich waren es Leute, die sich gut auskannten mit Sternen und wahrscheinlich passierte damals eine sehr außergewöhnliche Konstellation von Saturn und Jupiter. Man kann das wahrscheinlich sogar, also man kann das annehmen, dass damals in diesem Jahr man kann das sogar mit Datum nachvollziehen, und zwar am 29.05. im Jahre 3 gab es eine sehr außergewöhnliche Stellung dieser beiden Sterne, die wahrscheinlich oder möglicherweise gemeint sein könnte, was hier passiert ist. Und das haben sie zum Anlass genommen und haben gemerkt, das ist etwas so Besonderes und da müssen irgendwas hat das zu bedeuten. Irgendwas sagt uns das. Und wir wollen losziehen. Und wir haben damals dann interpretiert, dass da eine besondere Sache passiert sein muss, nämlich, dass ein König, ein besonderer König geboren sein soll. Und sie machten sich auf die Suche. Denn es gab dieses Gerücht, dass ein großer König geboren werden sollte, der irgendwie für die Weltgeschichte entscheidend sein sollte. Und dann machten sie sich auf den Weg. Und das war wahrscheinlich ein ziemlich langer Weg, eine ziemlich lange Reise, die mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate gedauert hat. Und das aus einer Sehnsucht heraus. Es war kein so rein logischer Entschluss, sondern es war so dieser Moment, den ihr vielleicht auch kennt in eurem Leben, wo etwas, was man sich lange wünscht, irgendwie erscheint. Oder zumindest so ein Hinweis. Das könnte es sein. Und das war das, was sie in dem Moment spürten. Es war nicht einfach nur ein logischer Moment, wo sie dann abwägten, sondern es packte sie auf einmal die Sehnsucht und sie wurden zogen los und wollten das finden. Sie wollten sich auf die Suche machen nach dem, was das zu bedeuten hatte, weil sie merkten, dass hier irgendwie mehr passiert sein muss als nur das Sichtbare, weil sie irgendwie merkten, hier muss etwas Übernatürliches am Werk sein, hier passiert etwas so Besonderes, da müssen wir hingehen und müssen das gucken. Ich glaube, dass es bei uns selber, bei diesen Sehnsüchten, um die es in der Weihnachtsgeschichte geht, bei unseren Sehnsüchten, denen es vielleicht auch uns heute an Weihnachten geht, auch solche Dinge gibt. So Auslösermomente. So Momente, wenn wir vielleicht einen bestimmten Menschen sehen, wenn wir eine bestimmte Situation erleben, wo die Sehnsucht, die vielleicht tief in uns sitzt, so hochblubbert und dann auf einmal da ist. Und wo es dazu führt, dass wir auf einmal irgendetwas tun. Dass wir losziehen, dass wir jemanden ansprechen, dass wir irgendwo hingehen und etwas tun, weil wir merken, das ist jetzt wirklich dran. Weil da eine so tiefe Sehnsucht in uns sitzt und dann auf einmal so dieser Moment ist, wo es vielleicht ein Stern im Himmel ist, vielleicht aber auch irgendetwas anderes, was uns dazu bringt, loszuziehen. Und wir haben hier es mit diesen Leuten zu tun, mit den Sternleutern, die interessanterweise hier von Gott ganz bewusst auf ihre Art und Weise angesprochen werden. Es war eben der Stern. Das war ihr Gebiet, mit dem sie sich auskannten. Das war etwas Typisches. Wahrscheinlich haben sie jeden Tag die Sterne erforscht. Und da passierte etwas so Besonderes, dass sie auf einmal nicht mehr sitzen bleiben konnten. Und sie machten sich auf die Suche und sie zogen los. Ich glaube, dass auf unserer Suche, es gibt heute viele Menschen, die ihre Sehnsüchte entdecken, gerade auch im Bereich Glauben und Spiritualität. Wo sie merken, da ist doch mehr, da ist doch etwas Tieferes. Es muss doch mehr geben und Antworten müssen doch auch für diesen Bereich, für die wichtigen Fragen im Leben zu finden sein. Und es ist lustig, wie diese Weisen aus dem Morgenland hier drei Dinge auf ihrer Suche haben, die ihnen helfen. Nämlich, erstens, sie haben einen bestimmten Hinweis gesehen, nämlich den Stern. Zweitens, sie haben hier Menschen, sie begegnen Menschen. Sie treffen ja dann diesen König Herodes oder seine Gelehrten. Also da sind andere Menschen, die ihnen auf dieser Suche nach ihrer Sehnsucht helfen. Und sie finden auch in Vers 4 und folgende hilfreiche Schriften, heilige Schriften. Da gibt es Prophetien, die auch etwas über einen König, der geboren werden soll, sagen. Also da gibt es einen Anlass, da gibt es Menschen, die ihnen helfen und es gibt auf einmal etwas, wo sie nachlesen können, wo sie etwas finden. Und ich glaube, dass das ganz ähnlich ist bei uns heute immer noch. Dass wenn wir uns danach sehnen, etwas zu finden, sehnen, vielleicht auch im Bereich Glauben, Spiritualität, Gott und so etwas zu finden, dann sind das auch die Dinge, die uns helfen können, die uns, wo wir es gibt Hinweise in unserem Leben, wo wir auf einmal merken, vielleicht hat Gott mir hier diesen Moment geschenkt, der mich auf etwas hinweisen soll. Es gibt Menschen, mit denen wir anfangen können, in Verbindung zu treten, die vielleicht diesen Glauben schon irgendwie kennen. Und es gibt heilige Schriften. Es gibt dort ein Buch. Es gibt eine Bibel, in der Dinge stehen über diesen Gott. Damals hatten die einen Stern, der der Anfang dieser Suche war. Und wir haben lustigerweise unsere Kirche auch einen Namen gegeben mit einem Stern. Wir haben unsere Kirche nach dem Nordstern genannt. Und die Idee darin ist, der Nordstern ist der hellste Stern am Himmel, der hellste Fixstern. Und wenn man diesen Stern sieht, früher Leute, die in der Antike gereist sind und noch kein Navi hatten, dann, wenn sie diesen Stern sahen, dann war das ein Orientierungspunkt für ihr Leben, ein Hoffnungsmoment in ihrem Leben. Da wussten sie, in diese Richtung oder in diese muss ich gehen. Und genau das wollen wir als Nordstern sein. Wir wollen eine Kirche sein für Menschen, die sagen, ich möchte gerne das, was die Weisen vielleicht damals mit ihrem Stern erlebt haben, auch in meinem Leben erleben. Ich möchte so einen Punkt haben, wo ich diese drei Dinge vielleicht sogar erleben kann. Wo ich Hinweise erlebe auf Gott, wo ich Menschen finde, die mir dabei helfen, die mit mir vielleicht sogar zusammen auf diesem Weg sind und wo ich in dieses Buch, in diese heiligen Schriften reingucken kann und da mehr erfahren kann über Gott. Genau das wollen wir sein, eine Kirche von sehnsüchtigen Suchern, könnte man vielleicht sagen. Eine Kirche von Sterndeutern oder anderen Menschen, die sagen, ich möchte auch gerne dort mal aufbrechen und mich auf den Weg machen. Diese Sterndeuter haben sie aber nicht nur auf den Weg gemacht, sondern sie haben zweitens auch gefunden. In Vers 9 wird es dann beschrieben, wie sie nach einigen Umwegen endlich nach Bethlehem kamen. Vorher mussten sie noch in Jerusalem vorbei, da haben wir letzte Woche einige Gedanken in der Predigt zugehört. Und endlich kamen sie dann in Vers 9 in Bethlehem an, diesem Ort, wo Jesus vorher geboren war. Die anderen Teile der Weihnachtsgeschichte war dort schon passiert. Und sie kamen dort an und hatten dann ein zweites Sternerlebnis. Also wahrscheinlich war es so, dass ihnen irgendwie wieder ein Stern oder dieser Stern aufgefallen ist und ihnen ganz deutlich gemacht hat, das ist jetzt der Ort. Weil es steht ja da, dass sie dann den Stern sahen und er blieb über dem Stall stehen, was immer genau das bedeutet, und hat ihnen irgendwie gezeigt, dass das der Ort ist, wo dieser König, nach dem sie suchten, der ihre Sehnsüchte stillen würde, jetzt ist. Also es war wieder ein übernatürlicher Hinweis, dem sie dann gefolgt sind. Schon beim ersten Mal in ihrer Heimat hatten sie vermutet, dass es etwas Besonderes war, aber jetzt waren sie sich sicher. Sie waren hierher geführt worden von jemandem, weil sie etwas finden sollten. Und sie merkten, wir haben vielleicht gesucht, aber eigentlich wurden wir längst gesucht. Also es gab einen Zusammenhang zwischen diesem ersten Moment, wo der Stern erschien, und dem zweiten. Beim ersten Mal, da hatten sie sich vielleicht noch so ein bisschen vertun können, aber sie sind dann mal losgezogen. Aber bei dem zweiten Moment war es ihnen ganz klar, das ist jetzt hier ein ganz besonderer Moment. Und ich weiß nicht, ob ihr solche Geschichten kennt, ob ihr das mal erlebt habt, wo ihr so irgendwo gemerkt habt, mitten in einem Moment, dieser Moment, der ist kein Zufall oder der ist irgendwie nicht so normal, sondern hier hat irgendjemand was für mich vorbereitet und ich bin jetzt hierher gekommen, weil es eine lange Geschichte gab, die ich gar nicht so richtig bemerkt habe und ich bin jetzt hier. Ich habe früher manchmal auf D-Max eine Sendung geguckt, die hieß, in der ein bekannter Autotuner so alte Autos aufgepimpt hat. Es war nicht Pimp My Ride, es war eine andere. Und in dieser Sendung ging es darum, dass Leute jemanden anderen eine Freude machten, nämlich dadurch, dass sie ihn bei dieser Show anmeldeten. Und dann wurde diese Person nicht nur damit beschenkt, dass ihr Auto irgendwie erneuert und mit fetten Felgen und neuem Lack und so versehen wurde, sondern es gehörte auch mit dazu, dass diese Leute so ein bisschen in so eine Geschichte reingebaut wurden, die sie aber gar nicht selber wussten. Das heißt, zum Beispiel eine Sendung, erinnere ich mich noch, da hat eine Frau, wollte ihrem geliebten Mann zu Weihnachten halt so ein Geschenk machen, dass ihr sein alter Mustang, der schon seit Jahrzehnten irgendwo in der alten Garage stand, wieder aufgemöbelt wurde, den er so liebt, aber kein Geld dafür hatte, den richtig zu renovieren. Er hat also diese Leute von dieser Show angesprochen und die sind dann dahin gefahren und haben so getan, als würden sie den klauen. Und er hat das dann irgendwie abends bemerkt und hat dann sogar bei der Polizei angerufen. Die Polizei hat auch mitgespielt. Und dann hat man ihn so 3-4 Tage hingehalten und hat so irgendwie was, ist sogar einer von diesen Leuten von der Schleusern in Polizeiverkleidung zu ihm hingefahren und hat dann irgendwie die Anzeige aufgenommen und sowas alles. Und das in dieser Zeit, wo sie ihn da so ein bisschen an der Nase herumgeführt haben, hat dieses Auto renoviert und nach so ein paar Tagen haben sie ihn dann quasi vor das fertige Auto gestellt. Und das war dann so der Moment, wo er gemerkt hat, Moment mal, das, was hier in den letzten Tagen so passiert ist, an komischen Momenten, das war Teil eines Plans. Das ist nicht auf einmal irgendwie so zufällig passiert. Was hat denn meine Frau damit zu tun? Und dann hat er gemerkt, ich bin Teil dieser Show und das ist ja was richtig Positives und dann riesige Freude und dann Tränen und dann wurde ihm das neue Auto gezeigt und so weiter. Ich glaube, dass so einen ganz ähnlichen Moment diese Weisen aus dem Morgenland hier hatten. Weil sie merkten, dieses zweite Erscheinen dieses Sternes, das hat ihnen gezeigt, wir sollten vielleicht nicht nur irgendwie losgehen, sondern, und wir haben uns nicht einfach nur irgendwie auf die Suche gemacht, sondern unser auf die Suche machen war eigentlich längst Teil eines großen Planes von jemandem, der wollte, dass wir das machen. Sie haben gemerkt, Gott, dass dieses Kind, was sie dort suchten, mehr ist als einfach nur ein großer König, auf den ein Stern hinweist, sondern dass dieses Kind in der Krippe Gott selbst ist, der ihnen den ersten Stern geschickt hatte, damit sie auf diesen Weg gingen. Und sie haben sich riesig gefreut. Und sie haben diesen Moment gehabt, wo sie gemerkt haben, wir dachten, wir suchen Gott. Aber jetzt merken wir, eigentlich hat er uns längst gesucht. Das ist so ein bisschen das, was wir vorhin gesungen haben in der zweiten Strophe von diesem wunderschönen Lied, ich stehe an deiner Krippe hier. Da steht nämlich, da ich noch nicht geboren war, da bist du mir geboren und hast mich dir zu eigen gar, ehe ich dich kannt erkoren. Ehe ich durch deine Hand gemacht, da hast du schon bei dir gedacht, wie du mein wollest werden. Und ich glaube, das ist einer der Kerngedanken des christlichen Glaubens. Christlicher Glaube bedeutet nicht, dass wir uns auf die Suche machen zu Gott und dann Menschen werden, die uns in Richtung Gott arbeiten, gute Dinge tun, uns richtig verhalten und all das alles. Und dann Gott vielleicht, der ferne Gott, uns irgendwie annimmt und gnädig ist, sich uns erbarmt. Es ist genau das Gegenteil. Es ist herauszufinden, dass dieser Gott längst, lange bevor wir vielleicht uns auf die Suche nach ihm gemacht haben, sich auf die Suche nach uns gemacht hat, um uns zu finden. Es ist nämlich sein Geschenk an uns. Es ist Gnade, dass wir das erleben dürfen. Ich glaube, das haben diese Leute in dem Moment gespürt. James Alpaca hat in einem Buch, was ich gerne empfehle, vielleicht sogar zu Weihnachten jemanden unter den Weihnachtsbaum zulegen. Es sieht schrecklich aus von außen, das muss ich eingestehen. Aber mittlerweile, glaube ich, die neue Auflage sieht besser aus. Gott erkennen von James Alpaca, wenn noch jemand ein gutes Weihnachtsgeschenk sucht. Er hat Folgendes geschrieben. Worauf es also hauptsächlich ankommt, ist letzten Endes nicht die Tatsache, dass ich Gott kenne, sondern dass die größere und grundlegendere Tatsache, dass er mich kennt. Ich stehe in den Linien seiner Handfläche und bin nie aus seinem Sinn verschwunden. All mein Kenntnis seiner ist abhängig von seinem beständigen Willen, mich zu kennen. Ich kenne ihn, weil er zuerst mich erkannt hat und fortfährt, mich zu kennen. Ich glaube, das haben die Weisen in diesem Moment gemerkt. Dass das Kind in der Krippe längst sie gesucht hatte, weil es nämlich Gott selbst war, der dort Mensch geworden war und der ihnen einen Stern geschickt hatte, damit sie sich auf die Suche nach ihm machen. Drittens, gefreut. Was war dann ihre Reaktion? Das kann man in Vers 10 und Vers 11 lesen. Die Reaktion war, sie freuten sich ohne Ende. In Vers 10 heißt es, als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Und noch mehr in Vers 11, dann sind sie in dieses Haus hineingegangen, haben dieses Kind gefunden und haben dann angebetet und haben ihre Geschenke gegeben. Ja, das waren dann drei und haben sich unendlich gefreut. Und sie haben verstanden, dass, also aus Freude haben sie dann dieses Kind angebetet, weil sie verstanden haben, dass nicht sie diejenigen sind, die hier Geschenke machen. Ja, sie haben ein paar Geschenke mitgebracht. Aber sie haben in dem Moment, glaube ich, sehr tief verstanden, dass die Beschenkten eigentlich sie selber sind. Dass sie diejenigen sind, die an Weihnachten, diesem ersten Weihnachten damals, beschenkt wurden. Nämlich von Gott. Dass Gott an Weihnachten seinen Sohn der Welt geschenkt hat. Seinen Sohn, der gekommen ist, aber eben in einer ganz anderen Art und Weise, als sie das vielleicht sich gedacht hatten. Als sie damals in diesem Land losgezogen waren, da dachten sie wahrscheinlich, wir werden einen König finden und das wird vielleicht, wahrscheinlich, irgendwo in einer Königsfamilie, einem großen Thron, mit einem großen Schloss und einem tollen goldenen Bettchen oder wie auch immer, ich weiß nicht, wie man sich das damals vorgestellt hat, wird man ihn finden und dann werden wir dort jede Menge Adelige treffen, die auch dort sind und diesen Kind würdigen. Aber die Art und Weise, wie sich dieser Sohn Gottes, der König der Welt hier an Weihnachten, dem ersten Weihnachten präsentiert, ist eine ganz andere. Nämlich, er ist in Armut geboren und er wird Flüchtling werden. Und schon als Baby stand sein Leben in der Angst, ermordet zu werden. Der Tod schwebte schon über ihm. Dieser Herodes, von dem in diesem Text die Rede ist, der wollte kurz danach, wenn man die Geschichte weiterliest, dann ist er losgezogen in die gleiche Stadt, um alle Kinder, alle Jungs, die so ungefähr in diesem Alter waren, umzubringen. Und Jesus, also seine Familie, ist dann mit Jesus deswegen nach Ägypten geflüchtet. Von Anfang an schwebte irgendwie der Tod und die Gefahr und die Armut und die nicht die sichtbare Herrlichkeit über diesem Sohn Gottes. Und ich glaube, das ist ganz absichtlich so gewesen, weil Gott etwas zeigen wollte. Er wollte zeigen, die Art und Weise, wie ich komme, die hat etwas damit zu tun, was ich hier tun will, was ich möchte, was mein Sohn auf dieser Erde tut. Nämlich, dass er euch sich selbst zum größten Geschenk macht, indem er dann eines Tages später wirklich sterben würde, wirklich ermordet werden würde. Nicht von Herodes, sondern von einem seiner Nachfolger, von Pilatus am Kreuz, um sich hinzugeben für die Sünden dieser Welt. Und so ein bisschen was davon haben wahrscheinlich diese Weisen aus dem Morgenland damals schon gespürt und haben deshalb sich gefreut, haben gemerkt, dieses Kind ist nicht nur ein großer König mehr, es ist der Sohn der Welt und noch mehr. Er ist das, wonach wir uns immer gesehnt haben. Er ist irgendwie die Summe die Stillung aller Sehnsüchte, die wir haben. Und deshalb haben sie sich so gefreut. Es gibt ja eine Tradition, die wir an Weihnachten haben, dass wir einander Geschenke machen. Ich weiß nicht, ob ihr schon alle Geschenke habt. Wir haben ja noch so ein paar Tage und es gibt hier in Frankfurt ja auch ganz viele freundliche Menschen, die bei einem dabei helfen wollen, Geschenke zu finden, zu kaufen und sowas allem. Also vielleicht habt ihr schon viel, vielleicht habt ihr auch noch nicht alles. Aber es ist eine Tradition, die irgendwie zu Weihnachten dazugehört. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag das sehr, dass das Teil von Weihnachten ist. Dass wir einander Geschenke machen. Warum? Weil ich glaube, dass es diese Kernidee von Weihnachten, die hier in dieser Geschichte steckt, ganz stark, also ist eine Tradition, ein Symbol für das, worum es um Weihnachten geht. Wenn du an Weihnachten jemanden, den du sehr magst, ein Geschenk machst, und vielleicht hast du so ein Geschenk schon, wo du sagst, ich treffe so richtig den Geschmack und ich kann kaum darauf warten, dieses Geschenk dieser Person zu geben, und dann wird sie sich freuen. Das ist genau das, was hier in dieser Geschichte passiert ist, als nämlich Gott sein Geschenk, seinen Sohn, so verpackt hat und so diese Weisen aus dem Morgenland so ein bisschen über ein paar Monate an der Nase herumgeführt hat, oder man könnte es besser sagen, auf eine Suche nachgeschickt hat und es ihnen dann gegeben hat. Und dann war die Freude riesig groß. Gott hat uns seinen Sohn geschenkt. Wenn du am Weihnachten jemanden etwas Tolles schenkst, dann hast du so ein bisschen das Gefühl, was Gott hatte und hat, wenn er uns sein größtes Geschenk, nämlich seinen Sohn, macht. Und wenn du an Weihnachten ein großes, tolles Geschenk bekommst, worüber du dich sehr freust, dann hast du ein bisschen das Gefühl, was Gott im Sinn hatte, als er uns seinen Sohn schenkte. Und deshalb ist Geschenke machen eigentlich so etwas wie ein Evangelium, was nämlich Gott uns aus Gnade alles schenkt, nämlich seinen Sohn. Und daher kommt diese Tradition, nämlich auch, dass Menschen an Weihnachten sich Geschenke machen oder dass zu Weihnachten, damals war es oft die Kirche, die den Menschen an Weihnachten Geschenke machte, um zu zeigen, hier ist noch ein viel größeres Geschenk passiert. Ich frage mich, was haben diese Weisen, vielleicht waren es drei, vielleicht wirklich, als sie dann zurückkehrten in ihr Heimatland, irgendwie erzählt? Was haben die ihren Familien oder den Leuten, mit denen sie so zusammenarbeitet, dann dann erzählt, als sie mit all ihren Kamelen und all ihrer Karawane wieder nach Monaten des Weges zurück ankam. Ich glaube, sie haben gesagt, wir haben den König gefunden, den wir vermutet haben, aber wir haben noch viel mehr gefunden. Er war irgendwie mehr und er war auch irgendwie anders. Er war mehr, weil er war nicht nur ein größerer König, sondern er war der Sohn Gottes. Aber in gewissem Sinne war er auch weniger, weil er war arm, verfolgt und über seinem Leben schwebte das Zeichen des Todes. Aber wir haben gefunden, wonach wir eigentlich suchten. Nicht nur, als wir den Stern damals sahen, sondern in unserem ganzen Leben. Ich glaube, diese Idee von Weihnachten ist die Idee, die Gott sagen wollte, damals an Weihnachten. Dass er uns ein Geschenk gemacht hat, das wir entdecken können und dürfen. Und dass, wenn wir es finden, große Freude auslöst. Und wir als Kirche, wir als Nordstern wollen einladen dazu, diesen Gott kennenzulernen. Dieses Geschenk zu entdecken, auszupacken, zu verstehen, was es wirklich mit diesem Jesus Christus, mit dieser Bibel auf sich hat. Und das ist etwas, was wir gerne gemeinsam tun.